goldene Uhr oder das vergessene Firmsakrament. Ein Steiltonbild München. Eine kleine rote Schatulle, ausgelegt mit verblasster Seide. Zum Andenken steht in goldenen Buchstaben auf dem Deckel. In der Schatulle eine verfärbte Medaille. Auf der Vorderseite die Handauflegung in Samaria, auf der Rückseite eingraviert, und sie empfingen den Heiligen Geist. Genauer, sie empfingen. Empfingen mit IE. Die goldene Uhr. Ach ja, die ist ein Firmengeschenk von meinem Onkel. Jetzt ist sie etliche Jahrzehnte alt. Als ich letztens in der Schublade kramte, da fiel sie mir zufällig wieder in die Hände. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihren Firmtag? Ach Gott, meine Firmung. Wie alt war ich denn da eigentlich? Na, es ist ja auch egal. Wir wohnten damals in einer Diaspora-Gemeinde. Es war ein Frühsommertag, das weiß ich noch genau. Wir Firmlinge, die Jüngsten waren gerade zur Erstkommunion gegangen, die Ältesten standen vor der Schulentlassung. Wir Firmlinge hatten uns vorher noch nie gesehen. Fremd standen wir herum, in einer fremden Kirche. Endlich kam der Bischof. Ein schwarzer Wagen, Türen schlagen, eine segnende Hand. Und schon war der hohe Herr in der Sakristei verschwunden. Genau wie bei uns. Von uns Kindern kannte ihn keiner. Er kam nur alle 5 Jahre mal in unsere Gemeinde. Aber der würdige alte Herr, seine feierliche Miene, sein langer roter Rock, ja, das machte tiefen Eindruck auf uns. In der Kirche passierte zuerst eigentlich nichts. Ich langweilte mich und dachte an das versprochene Fahrrad. Ob es ein richtiger Renner ist? Ach ja, während der Predigt über den Heiligen Geist, ich glaube, Pfingsten kam auch vor, da blätterte ich im Gebetbuch meiner Eltern herum. Ich besah mir die Heiligenbildchen und überlegte, welche Heilige mit welchem Heiligen wohl das schönste Paar abgeben würde. Und nach dem Amen schreckte mich die Orgel wieder auf. Wir mussten nach vorn, das Firmen begann. Das Firmen, reine Routine. In Reih und Glied gebracht, niederknien vor dem Bischof, lateinisches Gemurmel, aufstehen und wieder zurück in die Bank. Das war alles. Ich habe an die goldene Uhr gedacht, die ich von meinem Onkel bekommen sollte. Keine andere Erinnerung an den Firmtag als die goldene Uhr? Firmung. Nur religiöses Brauchtum, inhaltsleere Routine? Waren die jungen Menschen zu jung? Waren sie unvorbereitet? Wenn ich so zurückdenke, Fahnenschmuck überall und großes Gedränge. Auf dem Kirchplatz fliegende Händler mit religiösen Andenken. Der große Schlager, Ansteckbilder des Firmbischofs. Fotografen suchten ihre Opfer, natürlich auch mich und meinen Patenonkel. Die Kirche brechend voll, 150 Firmlinge in die Bänke gepresst. Für die Gemeinde war kaum Platz. Ich war froh, als endlich alles vorbei war und wir uns hinausretten konnten. Ins Wirtshaus. Wir mussten uns ja vor dem großen Ausflug stärken. Es wurde ein großer Tag. Firmung. Nur Erinnerung an Jubel, Trubel, Heiterkeit, an Festessen, Geschenke und Ausflug ins Grüne. Ich glaube, es war alles zu plötzlich. Zu schnell war es vorüber. Diese Mischung von religiösem Pathos, von unverstandenen Eindrücken und steifer Feierlichkeit, vom Fieber nach Geschenken und natürlich vom Hochgenuss im Mittelpunkt zu stehen. Und das alles sollte man an einem Tag verdauen. Vielleicht blieb deshalb so wenig. Meine goldene Uhr geht längst nicht mehr. Und das Fahrrad ist verrostet. So ist das nun mal. Wenn mir neulich nicht das vergilbte Erinnerungsbild aus dem alten Gebetbuch geflattert wäre, ich hätte mich bestimmt nicht mehr an die Firmung erinnert. So habe ich ein bisschen wehmütig an meine Kinderzeit zurückgedacht. Irgendwie war es ja doch... Naja, es war... Ach, halt so eine Erinnerung. Zum Andenken. Firmung. Verblasste Vergangenheit. Lächeln über allzu Kindliches. Religiöse Nostalgie. Andenken? Woran? An teure Geschenke? An einen alten Brauch? An ein flüchtiges Fest? Was wurde eigentlich gefeiert? Na, im alten Katechismus, da stand es drin. Und wir hatten es auswendig zu lernen. Bei der Firmung zeichnet mir der Bischof ein Kreuz auf die Stirne. Ich bin stolz darauf, ein Christ zu sein und will mich des Kreuzes niemals schämen. Und wie war das eigentlich noch mit dem Backenstreich? Oh, das weiß ich noch. Er ermahnt mich, dass ich als Streiter Christi bereit sein soll, für Christus Schmach zu erdulden. Der Firmling soll täglich um die Gaben des Heiligen Geistes beten, würdig beichten und kommunizieren. Am Firmtag soll der Firmling der heiligen Handlung mit großer Andacht folgen, für die empfangenen Gnaden herzlich danken und unpassende Vergnügungen meiden. Da wird bekannt, mutig für den Glauben einzutreten. Da wird Kraft gegeben für den Kampf gegen die Feinde unseres Heils. Da wird unauslöschlich besiegelt, dass man als Streiter Christi standhaft den Glauben bekennt und an der Heiligung der Welt mitarbeitet. Ist doch unerträgliches Pathos aus dem Mund von Kindern. Was ist denn geworden aus all diesen Versprechungen, diesen Vorsätzen, diesen Beschwörungen? War alles nur Verdummung, nur Theater und Heuchelei? Oder ist die Zeit einfach über solche Worte hinweggegangen? Über Worte, die von Gefühl überfrachtet waren, die schon damals nicht aussagten, was sie eigentlich meinten? Oder meinten sie gar nicht, was sie sagten? Die Kluft zwischen den feierlichen Aussagen der Firmzeremonie und der profanen Wirklichkeit des täglichen Lebens wird immer größer, immer bedrückender. Firmung in der Krise? Die Krise der Firmung findet nicht in den Statistiken statt. Die haben sich kaum verändert. Fast alle Schüler unterziehen sich der Zeremonie. Die Krise offenbart sich in dürftig besuchten Gottesdiensten, in schrumpfenden Mitgliederzahlen kirchlicher Gemeinschaften, in sinkenden Zahlen christlicher Eheschließungen, im steigenden Prozentsatz ungetaufter Kinder. Kinder von getauften, christlich erzogenen und gefirmten Eltern. Die Prozedur der Firmung funktioniert und sie produziert Zahlen für die Statistik. Nüchtern heißt es in einer Stellungnahme zur bisherigen Firmpraxis: In unseren Gemeinden praktizieren von den Kindern im Firmalter nur noch 25%. Gefirmt wurden aber 98%. Dies geschah, obwohl die Kinder praktisch keinen Bezug mehr zur Gemeinde hatten. Na ja, wer getauft war, der ließ sich in der Regel eben firmen. Aber damit war es dann auch mit dem Kontakt zur Gemeinde vorbei. Woran lag es, dass die Firmung zum Stiefkind unter den Sakramenten wurde, wie ein Theologe sie einmal nannte? Mein Gott, wir waren eben noch zu jung. Unmündig, wie es so schön heißt. In dem Alter macht man doch, was die anderen tun. Und dabei wird gesagt, die Firmung sei das Sakrament der Mündigkeit. Mündigkeit? Zu der Zeit wurden zwar viele von uns aus der Schule entlassen. Wir taten den sogenannten Schritt ins Leben. Aber was hatte das mit der Firmung zu tun? Wenn ich's recht bedenke, ganz freiwillig bin ich ohnehin nicht mitgegangen. Es gehörte eben dazu. Ich hatte schon damals nicht viel dafür übrig. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hatte eigentlich auch nichts dagegen. Und nicht zu vergessen, da waren ja auch noch die Geschenke. Die goldene Uhr, das Fahrrad. Ach, ich höre noch die frommen Ermahnungen, mit denen uns Eltern, Lehrer und Geistliche wochenlang traktierten. Die hingen mir schon zum Halse heraus. Und dabei behaupteten sie, die Firmung sei ein großes Erlebnis. Die Firmung ein großes Erlebnis? Ein Akt der Mündigkeit? Für mich war es eine Abschiedsvorstellung in der Kirche. Uns haben sie da zwar mit Sie angeredet. Ich bekam ein bisschen mehr Freiheit als früher und fühlte mich beinahe erwachsen. Ja, und dann kam die große Enttäuschung. Von Freiheit keine Spur. Ich war Stift im Betrieb, ich wurde angepfiffen und herumgeboxt. Zu Hause wurde ich kontrolliert, wie eh und je. Und in der Kirche? Haben die uns da etwa für voller genommen? Wehe, wenn wir uns was getrauten. Schöne Mündigkeit das. Eine Reformvorlage zur Firmpraxis fordert: Der Getaufte soll dahin geführt werden, dass er das Sakrament der Firmung als Geschenk Gottes erkennen lernt und aus eigener Entscheidung darum bittet. Bedeutet das nicht Überlegung und Einsicht? Erfordert es nicht kritisches Durchdenken und Erfassen des Glaubens? Wie kommt der junge Mensch dahin? Ist es der Kirche gelungen, die als Säuglinge Getauften dafür zu gewinnen, sich in freier Entscheidung und aus Überzeugung firmen zu lassen? Firmen kommt vom lateinischen Wort firmare, das heißt festmachen, bestätigen. Ist der junge Mensch, der sich heute firmen lässt, fest im Glauben? Steht er aus Überzeugung zu seinem Glauben? Ist er bereit, diesen Glauben durch sein Leben zu bestätigen? Ach, was hat sich schon geändert? Die Firmung wird den meisten ja noch immer nachgeworfen. Das gehört halt zum kirchlichen Service. Wird gratis mitgeliefert. Ob das je anders wird?